sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im September begleiten uns musikalisch die Lebenslaute. Diese sind ein klassisches Orchester, das ihre Konzerte an Orten des Protestes aufführt. So zum Beispiel im letzten Jahr im Innenministerium. Dort blockierten sie die Eingänge, um gegen die Asylpolitik zu protestieren. Dieses Jahr fand die Jahresaktion der Lebenslaute in Eisenhüttenstadt statt. Zeitgleich mit dem Stop Deportation Camp vom 26. bis 31. August. Und das Konzert fand an den Zäunen zum Abschiebeknast auf dem Gelände der ZAST in Eisenhüttenstadt statt. Und einige Aktivisten überwanden dabei auch die Zäune. Und inhaltlich wollen wir uns mit der Asylpolitik der Bundesregierung befassen, mit dem Plan dieser Regierung, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, mit einem neuen Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung, ehe wir uns Prozessen zuwenden, einmal dem Bundesgerichtshofsurteil, das das Urteil zum Tod von Uri Cello vom Landgericht Magdeburg bestätigt hat. Und dann mit einem Artikel aus der Konkret werden wir zum NSU-Prozess in München schauen, wie wir betrachten, was die Polizei macht, nachdem es 3 Anschläge im August auf Flüchtlingslager gab mit einem Toten. Und in der kommenden kurzen Musik hört ihr das Motto der Lebenslauter-Aktion Ende August, und zwar Machet die Tore auf. Im ersten Artikel aus dem Freitag vom 30.08. geht es um die Asylpolitik der Bundesregierung, und der Artikel heißt: Es geht um Menschen, nicht um Zahlen. Immer mehr Menschen beantragen Asyl in Deutschland. Nun will der CDU-Innenminister Thomas de Maizière zu drastischen Maßnahmen greifen. Mit einem Interview in der Bild am Sonntag brachte er eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen ins Gespräch. Nicht mehr das individuelle Schicksal der schutzsuchenden Person wäre dann entscheidend im Asylverfahren, sondern die Frage, ob ein Kontingent schon ausgeschöpft ist. Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass es heute völlig anders wäre. Trotzdem, sollte sich dieser Vorschlag durchsetzen, wäre das verheerend für den Flüchtlingsschutz. Dass der Innenminister das geltende Asylrecht nicht verstanden hat, zeigte sich schon Anfang Juli, als der Bundestag darüber diskutierte, ob 3 Balkanländer zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, wodurch Menschen von dort praktisch keine Chance mehr auf Asyl hätten. De Maizière behauptete damals, wir können mehr Verfolgte aus Syrien aufnehmen, wenn weniger Nichtverfolgte zum Beispiel aus Serbien zu uns kommen. Im Grundgesetz steht jedoch, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, und nicht politisch Verfolgte genießen Asylrecht, falls nach Ansicht der Bundesregierung noch genug Platz da ist. Jetzt hat de Maizière in der BAMS endlich offen ausgesprochen, worum es ihm wirklich geht. Ich halte die Debatte, wie viele Flüchtlinge Deutschland auch als reiches Land aufnehmen kann, für notwendig. Man kann das durchaus als Plädoyer für eine gesetzlich festgeschriebene Obergrenze interpretieren. Wie diese aber konkret aussehen soll, das ließ er offen. Vielleicht auch, weil der Aufschrei zu groß wäre. Dabei ist die Lage heute gar nicht so viel besser. Es gibt schon längst eine inoffizielle Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Wenn CDU und CSU glauben, dass die Bevölkerung nicht mit den vielen Ausländern klarkomme und die konservativen Parteien eine Kampagne gegen Asylmissbrauch oder gegen Armutszuwanderung fahren, dann werden anschließend die Gesetze ebenso geändert, dass weniger Menschen reinkommen. Das war in den 90er Jahren so, als mit der sogenannten Drittstaatenregelung das Recht auf Asyl bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wurde. Das ist heute so, wo Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und Serbien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, um so die Asylzahlen zu drücken. Gleichzeitig werden neue Gründe erfunden, um Menschen in Abschiebehaft zu nehmen. Mal sehen, was dem Innenminister noch so einfällt. De Maizière rechnet in diesem Jahr mit 200.000 Asylanträgen, dem höchsten Stand seit den 90er Jahren. Aber wer nur auf die Zahlen schaut oder gar eine Obergrenze im Gesetz verankert, der verkennt, dass es hier um Menschen geht. Um ihr konkretes Schicksal, nicht um abstrakte Zahlen. Um die Situation in der Welt, nicht um die Kosten in Deutschland. Das Asylrecht wurde nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs im Grundgesetz verankert. Man stelle sich vor, die Verfolgten des Naziregimes hätten Schutz gesucht und wären in allen Ländern abgeblitzt. Tut uns leid, das Kontingent ist ausgeschöpft. Das würde vielen Flüchtlingspolitikern von heute gut tun, zu überlegen, warum das Asylrecht eingeführt wurde und was sich daraus für die aktuelle Politik ergibt. Als nächstes hört ihr einen Appell an den Bundestag und Bundesrat, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien nicht zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Der Appell wurde initiiert vom Komitee für Grundrechte und Demokratie, unterschrieben unter anderem von dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Pro Asyl, dem Deutschen Anwälteverein, der Humanistischen Union. Und das Gesetz, das es ermöglichen soll, Roma ohne Asylprüfung einfach nach Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien abzuschieben, soll am 19.09. im Bundesrat verabschiedet werden. Aufruf an den Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung für die Rechte von Roma-Flüchtlingen. Sie haben kein sicheres Herkunftsland. Zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, die Länder Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Solange das asylabwehrende, rigide Visa-Regime gegenüber den Staaten des vormaligen Jugoslawiens bestand, bis in die Jahre 2009-2010, konnten überhaupt nur wenige Flüchtlinge aus diesen Staaten um Asyl und Schutz in Deutschland nachsuchen. Sie kamen erst gar nicht über die Grenze. Mit der Aufhebung der Visumspflicht hat sich dieses geändert. Da man jedoch diskriminierten und verarmten Roma, die nun die Gelegenheit nutzten, ihrem Elend zu entfliehen, in Deutschland keinen Schutz gewähren will, sollen die Staaten Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien kurzerhand zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Nach der Regierungslogik, der Staat, aus dem viele Roma nach Deutschland migrieren, kann nur ein sicherer Herkunftsstaat sein, denn dann ist es einfacher, Roma dorthin abzuschieben. Die unterzeichnenden Organisationen und Einzelpersonen lehnen die vorgeschlagene Gesetzesänderung ab. da sie den Schutzanspruch, insbesondere von Roma-Flüchtlingen aus den Staaten des vormaligen Jugoslawiens, menschenrechtswidrig untergräbt. Den Schutzsuchenden soll damit auferlegt werden, die generelle staatliche Vermutung zu widerlegen, dass ihr Asylgesuch offensichtlich unbegründet sei, weil sie aus einem vermeintlich sicheren Herkunftsstaat kommen. Die damit einhergehende Beschleunigung des Asyl- und Abschiebeverfahrens geht allein zu ihren Lasten. Faktisch wird ihnen damit die Möglichkeit einer gründlichen Prüfung des Einzelfalls genommen, die bislang in zahlreichen Fällen zu einem Aufenthaltsrecht in Deutschland geführt hat, obwohl bereits in der gegenwärtigen Asylpraxis Ablehnungen im Schnellverfahren üblich sind. Zudem werden mit dem Gesetzentwurf die vielfachen existenzbedrohenden Diskriminierungen, die gewalttätigen Übergriffe, denen viele Roma in den oben genannten Ländern ausgesetzt sind, sowie ihre soziale Verelendung von vornherein als nicht schutzrelevant eingestuft. Die Bundesregierung gibt die Zahl derjenigen, die im Jahr 2013 aus diesen künftig zu sicheren Herkunftsstaaten transformierten Ländern Asyl-, Flüchtlings- oder subsidiaren Schutz erhalten haben, mit 60 Fällen an. Hinzu kommen weitere 82 Gerichtsentscheidungen im Jahr 2013, mit denen Flüchtlingen ebenfalls ein Schutzanspruch zugesprochen wurde. Mehrere Bundesländer haben die Abschiebung, insbesondere von Roma, in Länder des vormaligen Jugoslawiens, zumindest über die Wintermonate, ausgesetzt, weil sie von existenzbedrohlichen Gefährdungen und höchst unsicheren Rückkehrbedingungen ausgingen. Nach der regierungsamtlichen Logik bleiben diese Sachverhalte jedoch ohne Bedeutung. Betroffen von der geplanten Gesetzesänderung sind auch viele Kinder, denen in ihren Herkunftsländern schulische Bildung verweigert wird. Für sie ist eine Zukunft ohne berufliche Arbeit in den Elendsquartieren der Roma-Siedlung vorgezeichnet. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zielt allein darauf ab, die unerwünschten Roma möglichst rasch wieder in ihre Herkunftsstaaten abzuschieben, in denen sie systematisch diskriminiert und in vielen sozialen Belangen massiv benachteiligt und ausgegrenzt werden. Entgegen allen Beteuerungen der Bundesregierung, sich für die Roma-Minderheiten einzusetzen, bleibt die existenzbedrohende Lage von Roma in Südosteuropa ohne Konsequenz. Aus menschenrechtlicher Sicht, aus tatsächlicher Übernahme von Verantwortung für den Völkermord an den Sinti und Roma, ist der Gesetzentwurf abzulehnen. Die Worte von Bundeskanzlerin Merkel zur Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma dürfen nicht folgenlos bleiben. Sie erklärte: Menschlichkeit, das bedeutet Anteilnahme, die Fähigkeit und die Bereitschaft, auch mit den Augen des anderen zu sehen, sie bedeutet hinzusehen, nicht wegzusehen, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Davon lebt jegliche Zivilisation, Kultur und Demokratie. Doch reden wir nicht drum herum, Sinti und Roma leiden auch heute oftmals unter Ausgrenzung und Ablehnung. Sinti und Roma müssen auch heute um ihre Rechte kämpfen. Deshalb ist es eine deutsche, eine europäische Aufgabe, sie dabei zu unterstützen, wo immer und innerhalb welcher Staatsgrenzen auch immer sie leben. So Merkel zur Eröffnung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Der Gesetzentwurf widerspricht diesem Bekenntnis der Bundeskanzlerin eklatant. Die Bundesregierung will nicht hinsehen, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Statt für die Rechte der Roma jenseits aller Staatsgrenzen zu streiten, werden sie dorthin zurückgeschickt, wo sie geflohen sind und wo sie unter Ausgrenzung und Ablehnung leiden. Yeah. jedes Gefallen von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen. Auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Gründe. Aber einen Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, dass er ein Mensch ist. Während ein Mensch noch so klein sein kann Pass und doch nicht anerkannt wird. Ohne einen Pass. Was ist der Mensch? Aber die Bundesregierung hat nicht nur vor, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, sondern auch ein neues Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung in diesem Herbst zu verabschieden. Was dieses Gesetz genau an katastrophalen Verschärfungen der Entziehung der Rechte für Asylsuchende bedeutet, davon gibt eine kleine Ahnung einen Text von der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender. Gesetzentwurf Perfidie in Paragraphenform. Dieser Gesetzentwurf ist das schärfste und schäbigste, was einem deutschen Ministerium seit der Änderung des Asylgrundrechts vor 21 Jahren eingefallen ist. Er ist nicht nur eine Ansammlung von Nickeligkeiten, neuen Erschwernissen und Bürokratismen. Im Kern ist er die Perfidie in Paragraphenform, schreibt Heribert Brandtl in der Süddeutschen am 9. Mai 2014 über den Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung. Damit übertreibt der Innenressortchef der SZ, also Süddeutschen Zeitung, keineswegs. Das Innenministerium will sich zwar die extremen Verschärfungen unter anderem durch Einführung stichtagsunabhängigen Bleiberechts und der Erweiterung des Bleiberechts für Jugendliche und Heranwachsende erkaufen. Allein sollte der Entwurf Gesetz werden, würde kaum noch jemand in die neue Bleiberechtsregelung hineinkommen. Unter anderem sieht der Gesetzentwurf Folgendes vor: eine geradezu abstruse Ausweitung der Abschiebehaft, Einschränkung des Familiennachzugs zu Personen, denen internationaler subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, die Einführung von Einreisesperren für Personen, die eine ihnen gesetzte Ausreisepflicht nicht eingehalten haben, die Einführung von Einreisesperren für Personen, die nach behördlicher Auffassung eingereist sind, um Sozialleistungen zu beziehen. Und letzteres hätte so ganz nebenbei zur Folge, dass die Verhängung von Arbeitsverboten für Geduldete massiv ausgeweitet werden dürfte, obwohl zum Arbeitsverbot kein einziges Wort im Gesetzentwurf zu finden ist. Der Grund liegt in der Regelung des § 33 Absatz 1 Beschwerdeverfahren. Ausländerinnen und Ausländer, die eine Duldung besitzen, darf die Ausübung einer Beschäftigung nicht erlaubt werden, wenn erstens sie sich in das Inland begeben haben, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen oder zweitens aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihnen aus Gründen, die sie selbst zu vertreten haben, nicht vollzogen werden können. Bislang spielt die erste Alternative bei der Verhängung von Arbeitsverboten keine größere Rolle. Das würde sich durch die Gesetzesänderung wohl gravierend verändern, denn laut Gesetzentwurf sieht der künftige § 11 Absatz 7 Aufenthaltsgesetz vor, dass ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt werden kann, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer das Bundesgebiet eingereist ist, um öffentliche Leistungen zu beziehen, die der Sicherung des Lebensunterhalts dienen, was wohl insbesondere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sein dürften. Im Folgenden wird sodann gesetzlich vermutet, dass eine Einreise zum Zweck des Bezugs öffentlicher Leistungen unter anderem regelmäßig dann erfolgt sei, wenn ein Asylantrag als unzulässig, unbeachtlich oder als offensichtlich unbegründet abgelehnt wird. Hiermit wäre somit gleichsam automatisch die Voraussetzung für die Verhängung eines Arbeitsverbots erfüllt. In den vergangenen beiden Jahren sind etwa 2/3 aller Asylantragsablehnungen als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden. Laut Bundesregierung handelt es sich in den Jahren 2012 und 2013 um jeweils etwa 20.000 offensichtlich unbegründet abgelehnt worden von jeweils etwa 30.000 Gesamtablehnungen. Der weit überwiegende Teil der abgelehnten Asylantragstellerin dürfte also getreu dieser Logik künftig nicht arbeiten. Die Folge wäre, kaum jemand würde die Voraussetzung einer Lebensunterhaltssicherung für die neue Bleiberechtsregelung nach § 25b erfüllen. Und auch die vielbeschworenen Fachkräfte und Hochqualifizierten, deren Asylanträge offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist, dürften nicht arbeiten. Die geplante Verkürzung der Wartezeit für den Arbeitsmarktzugang gerät so zur Farce. Der Gesetzentwurf ist nicht nur perfidie in Paragraphenform, sondern auch sozial-, integrations- und arbeitsmarktpolitisch einigermaßen grotesk. Ucicalo ist ein schwarzer Asylbewerber, der aus dem Bürgerkrieg in Sierra Leone geflohen ist. Er starb am 7.01.2005 in einer Polizeizelle in Dessau, gefesselt an Händen und Füßen. Und seitdem gab es bereits zwei Prozesse, der Dienstgruppenleiter, der Polizist Schubert, unter dem bereits zuvor schon Hajo Bichtermann im Gewahrsam gestorben ist in Dessau, wurde wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt, Revisionsantrag vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe aufgehoben. Es kam zu einem zweiten Prozess vom Landgericht in Magdeburg und nun kam es wieder zu einer Revision. Beide Prozesse wurden aufgrund dessen geführt, dass ein absurder Konstrukt entwickelt wurde, das Ucicalo an Händen und Füßen gefesselt. Ein Feuerzeug hätte aus der Hose ziehen können, das bei der Leibesvisitation übersehen worden wäre, hätte damit die feuerfeste Ummantelung der Matratze aufgerissen und hätte diese angezündet und wäre dabei so krass verbrannt, dass es zu Verkohlungen kam, dass Fingerknochen verbrannt sind. Im letzten November legte die Initiative in Gedenken an Ucicalo unabhängige Brandversuche vor, die ergaben, dass das Bild der krassen Verbrennung, der Verkohlung von Ucicalo nur mit Brandbeschleuniger möglich ist. Und das, was die Unterstützerinnen, was Antirassistinnen denken, ist, dass Ucicalo ermordet wurde, und zwar aus Rassismus. Hierum ging es natürlich vom BGH in Karlsruhe nicht. Es ist das traurige Ende eines jahrelangen Verfahrens vor verschiedenen Strafgerichten, das zur Aufklärung der Umstände des Todes von Ucicalo beitragen sollte. Nun hat der BGH in seinem Urteil vom 4.9.2014 entschieden, die Revisionsanträge von Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Nebenklage zu verwerfen und damit einen vorläufigen Schlussstrich zu ziehen unter die strafrechtliche Suche nach den wahren Geschehnissen am 7.1.2005. An diesem Tag starb Ucicalo, der aus Sierra Leone kommend in Deutschland Asyl beantragt hatte, in der Zelle Nummer 5 des Polizeireviers Dessau. Als Todesursache wurde später ein Hitzeschock durch Einatmen heißer Luft angeführt. Bereits 2010 hatte der BGH ein Urteil des Landgerichts Dessau kassiert, nachdem alle angeklagten Polizisten, insbesondere der am 7.1.2005 diensthabende Dienstgruppenleiter Schubert, freigesprochen wurden. Der Fall wurde zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Magdeburg verwiesen, wobei sich nur noch der Dienstgruppenleiter auf der Anklagebank wiederfand. Die Polizisten, welche Ucicalo in Gewahrsam nahmen und fixierten, sollten nicht mehr im Fokus der Justiz stehen. Das Landgericht kam schließlich in einem 67 Verhandlungstage währenden Prozess zu dem Ergebnis, Uriallo habe sich mit allen Gliedmaßen fixiert an einer feuerfesten Matratze und unter dem Einfluss berauschender Substanzen mit Hilfe eines Feuerzeugs selbst angezündet. Dem diensthabenden Polizisten Schubert könne lediglich fahrlässige Tötung zur Last gelegt werden, da er seiner Aufsichtspflicht nicht ausreichend nachgekommen sei. Es folgte eine Verurteilung zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro. Der BGH hatte sich nun mit den Revisionsanträgen aller Verfahrensbeteiligten zu befassen, wobei die Verteidigung einen Freispruch beantragte und die Staatsanwaltschaft Dessau ebenso wie die Nebenklagevertretung unter anderem auf eine Bestrafung wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge abstellte. Mittelpunkt der Argumentation ist dabei, dass Schubert als Dienstgruppenleiter den diensthabenden Haftrichter nicht über die Inhaftierung informierte und Jallo damit nicht unverzüglich einem die Haft prüfenden Richter zuführte. Jallo wäre damit rechtswidrig inhaftiert gewesen und seiner Freiheit ohne Rechtfertigung beraubt worden. Das Landgericht Magdeburg ging diesbezüglich im letzten Urteil aus dem Jahr 2012 von einem unvermeidbaren Verbotsirrtum des Polizisten aus und folgte damit der Darstellung der Verteidiger. Schubert habe als Polizist aus der ehemaligen DDR nichts wissen können von einer unverzüglichen Haftprüfung nach § 163c StPO bzw. § 38 SOG LSA. Dies erscheint doch bemerkenswert, da der Angeklagte während der Verhandlung vor dem Landgericht deutlich machte, den in Gewahrsam genommenen nur bis zu 12 Stunden festhalten zu können. Diese zeitliche Beschränkung für Freiheitsentziehung ist gesetzlich in eben jenen § 163c Absatz 2 StPO bzw. § 38 Absatz 2 SOG LSA geregelt. Nach den Ausführungen der Nebenklage würde Uriallo noch leben, hätte der Angeklagte den Haftrichter ohne Zögern informiert und dadurch eine zur Freilassung führende Entscheidung im Rahmen der richterlichen Haftprüfung erwirkt. Darüber hinaus, so die Nebenklage, war der angegebene Zweck der Ingewahrsamsnahme, nämlich die erkennungsdienstliche Behandlung, bereits 8.47 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Jedoch verblieb Uriallo fixiert auf dem Rücken liegend in der Zelle des Dessauer Polizeireviers, wo er zwischen 12 und 12.11 Uhr seinen Tod fand. Der vierte Strafsenat des BGH folgte dieser Argumentation in ihrer Konsequenz nicht. Vielmehr vermochte der BGH keine Rechtsfehler des Landgerichts bei der Beweiswürdigung zu finden. Insbesondere liege keine Freiheitsberaubung mit Todesfolge vor. Zwar hebt der Strafsenat das gesetzwidrige Unterlassen des Angeklagten hervor, eine richterliche Entscheidung über die Freiheitsentziehung herbeizuführen, jedoch sei dieses Unterlassen für den Tod von Uriallo nicht ursächlich geworden, weil unter Berücksichtigung des Grundsatzes in dubio pro reo davon auszugehen sei, dass der zuständige Haftrichter wegen eines selbstgefährdenden Verhaltens und der hochgradigen Alkoholisierung den Gewahrsam zum Schutz vor Selbstverletzung für zulässig erklärt und dessen Fortdauer angeordnet hätte. Auf die Frage, ob eine Person mit fast 3 Promille und unter Einfluss berauschender Substanzen nicht besser in einem Krankenhaus aufgehoben wäre, anstatt an Händen und Füßen fixiert in einer Polizeizelle ohne ständige Beobachtung, ist der BGH nicht gekommen oder hat sie bewusst nicht thematisiert. Das Urteil ist damit nicht nur Krönung einer erfolglosen juristischen Wahrheitsfindung, sondern Ende eines Verfahrens, das geprägt war von Widersprüchlichkeiten, Verschleppungen und juristischen Fragwürdigkeiten. So seien beispielhaft die gerichtliche Tatsachenfeststellung genannt, wonach Uriallo sich mit einem Feuerzeug angezündet habe, das ein Polizist laut Gericht nur eventuell in der Zelle verloren hat, oder die beschämende Rechtfertigung, dass ein Polizist nach 10 Jahren im Dienst als leitender Beamter die StPO nicht kenne. Abzuwarten bleibt, ob die Staatsanwaltschaft Dessau ihren angekündigten erneuten Untersuchungen zu den Todesumständen Uriallos infolge der Veröffentlichung eines unabhängigen Brandgutachtens im November 2013 auch Taten folgen lassen wird. Thank you. Nun wenden wir uns einem weiteren Prozess zu, und zwar dem NSU-Prozess in München mit einem Artikel aus der konkret vom September. Dieser Artikel heißt Münchener Nazistaate, der VS vertraute Tino Brandt und andere illustre Zeugen treten im NSU-Prozess auf. War Hitler ein Nazi? Einem im bayerischen Staatsdienst tätigen Juristen dürfte man so eine komplizierte Frage nicht stellen. Da müsste er ein paar Stunden überlegen und dann würde er eine sehr differenzierte Antwort geben. Kabarett? Nein, Realität. Im Bayerischen Staatsanzeiger Nummer 31 vom 1. August 2014 gibt das Staatsministerium des Inneren für Bau und Verkehr das Verbot der Vereinigung Freies Netz Süd, FNS, bekannt. Der detaillierte Text behandelt die am 23. Juli 2014 verbotene Vereinigung so vorurteilsfrei und neutral wie ein Kegelclub. Wer es nicht selber weiß, dass das Freie Netz Süd in den letzten Jahren der maßgebliche Neonazi-Dachverband Bayerns war, der kommt nicht auf die Idee. Im Unterpunkt 7 ist erstmals von ominösen verfassungsfeindlichen Bestrebungen des Freien Netz die Rede. Und falls der Leser bis ganz zum Schluss durchhält, erfährt er unter 7.2 von rechtsextremistischen Agitations- und Propagandamaterialien, die beschlagnahmt und eingezogen worden seien. Das Wort Nazi kommt im gesamten Text nicht vor. 2 Jahre nachdem der Bayerische Landtag einen Antrag der SPD angenommen hat, das Freie Netz Süd zu verbieten, und 1 Jahr nach einer groß angelegten Razzia, bei der Unmengen von Beweismaterial sichergestellt wurden, hat der Innenminister Joachim Herrmann, CSU, also auch schon zugeschlagen. Kritik an der langen Dauer des Verfahrens wies Herrmann mit dem Hinweis darauf zurück, hier gehe Gründlichkeit vor Tempo. Ein Verbot müsse einer gerichtlichen Anfechtung standhalten. Gut gemeint reicht für Vereinsverbote nicht aus. Sie müssen auch gut gemacht sein. Thomas Witzgall von Endstation Rechts Bayern hält dagegen, die Neonazis hätten nun alle Zeit der Welt gehabt, um in aller Ruhe Ersatzstrukturen aufzubauen. Das Freie Netz Süd sei seit Herbst 2013 ohnehin kaum mehr aktiv. Seither ist das Freie Netz Süd nur mehr eine leere Hülle gewesen. Sprachlosigkeit, Begriffsstutzigkeit, das ist auch das Auffälligste im Münchner NSU-Prozess. So augenfällig, dass es einem nach ein Vierteljahren kaum noch mehr auffällt. Hier werden 10 politische Morde und 2 Sprengstoffanschläge mit Dutzenden von Verletzten verhandelt. Eine Neonazi-Terrorbande mit einem ganzen Rattenschwanz von Helfershelfern hat sich dieser rassistischen Taten gerühmt, mit Fotos von den Mordopfern, die nur die Mörder gemacht haben können. Selten lag eine Mordserie so klar zutage wie diese. Doch man kann tagelang im Schwurgerichtssaal A101 in der Münchner Nymphenburger Straße sitzen. So unschöne Worte wie Neonazis oder Nationalsozialismus kommen in der Verhandlung so gut wie gar nicht vor. Wenn, dann seitens der Nebenklägeranwälte. Auch negativ konnotierte Begriffe wie Mord werden vom 6. Strafsenat und der Bundesanwaltschaft tunlichst vermieden. Das kann man ja auch freundlicher ausdrücken. Die Tat zum Nachteil des Geschädigten Envers Şimşek zum Beispiel. Dass das erste Mordopfer genau wie alle Nachfolgenden am helllichten Tag mitten in einer deutschen Großstadt hingerichtet wurde, man muss das ja nicht andauernd betonen. Außerdem ist es noch nicht rechtskräftig festgestellt. Es könnte sich ja auch noch herausstellen, dass die Taten in Wirklichkeit von besonders raffinierten Marsmännchen begangen wurden. Ein Bilderbuchbeispiel von einem sprachlosen Juristen sitzt am 131. Verhandlungstag auf dem Zeugenstuhl. Wolfgang Schaffert hat als Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof im Dezember 2011 dem Neonazi Matthias Dienelt vernommen, der dem NSU-Trio nach dessen Untertauchen in Zwickau eine Wohnung verschaffte. Das Münchner Oberlandesgericht würde Dienelt gern selber als Zeugen laden, doch Dienelt muss nicht aussagen, da gegen ihn noch ermittelt wird. Nun wird also an diesem 29. Juli 2014 ersatzweise Wolfgang Schaffert gehört. 59, promovierter Jurist, ein distinguierter, vermutlich kunstsinniger, sicher nicht unsympathischer Herr, der wohlüberlegte, ellenlange Sätze drechselt. Immerhin hat er im Dezember 2011 den U-Haftbefehl für Dienelt erlassen. Doch nun, da ihm 2,5 Jahre später vom Verteidiger des Angeklagten Wohlleben Fragen dazu gestellt werden, kommt er sofort ins Schlingern. Es geht um die Weiße Bruderschaft, Erzgebirge, eine der Neonazi-Banden, die in Sachsen tätig war. Dienelt habe, sagt Schaffert, ihm gegenüber angegeben, er habe die Bruderschaft für einen Fußball- und Partyclub gehalten. Schaffert, Dienelt war intellektuell nicht so schwach gesattelt, dass ihm das abzunehmen gewesen wäre. Doch nun fragt Verteidiger Olaf Klemke nach, was war die Bruderschaft denn? Schaffert druckst herum. Er weiß nicht, was er sagen soll. Schließlich, als Klemke nachhakt, ringt er sich dazu durch, die war fremdenfeindlich und irgendwie rechts. Klemke triumphiert, er muss es gar nicht mehr aussprechen. Fremdenfeindlich und irgendwie rechts, sind wir das nicht alle? Eine Nazi-Bande, deren einzige Beschäftigung darin besteht, alle Nicht-Nazis zu terrorisieren, als eben solche zu benennen, für einen deutschen Spitzenjuristen ein Ding der Unmöglichkeit. Das Wort Nazi scheint in Schafferts Wortschatz nicht vorhanden zu sein. Der Mann war ja von 2006 bis 2011 beim BGH auch nur für Rechtsextremismus zuständig. Das Pendant zum sprachlosen Juristen ist der Begriff stutzige Neonazi. Ein solcher wurde unmittelbar vor Schaffert eine gute Stunde lang als Zeuge vernommen. Der sächsische Neonazi Thomas Rothe, Mitte 40, hat das flüchtige NSU-Trio 1998 in seiner Chemnitzer Wohnung aufgenommen. Das bestreitet er gar nicht, aber natürlich konnte er nicht wissen, mit wem er es zu tun hatte. Auch dass er ständig auf Konzerten war, gibt Rothe bereitwillig zu. Zu einer Band namens Blitzkrieg kann er jedoch nur so viel mitteilen, dass die Musik gemacht haben. Dass er selbst Mitglied dieser Band war, davon weiß er nichts. Und der Songtitel Die, You, Die sagt ihm leider gar nichts. Ich dachte, die singen Deutsch. Ob sein alter Nazi-Kumpel, der Angeklagte André Eminger, der 2 Meter neben ihm sitzt, die Worte Die, You, Die eventuell auf seiner Brust eintätowiert habe, will der Vorsitzende Richter von Rothe wissen. Weiß ich nicht, lügt Rothe seelenruhig. Und wenn, dann wüsste er mit Sicherheit nicht, was das bedeutet. Stirb, Jude, stirb. Dass der Angeklagte André Eminger, der auf freiem Fuß ist, diese Tätowierung auf der Haut trägt, ist durch Fotos verbürgt. Dennoch ist die Mordparole immer wieder Gegenstand der Verhandlung. Stimmt es nun oder stimmt es nicht? Eminger, der sehr darunter leidet, dass er im Schatten der Hauptangeklagten Beate Zschäpe steht, obwohl auch sein Platz in der ersten Reihe der Anklagebank ist, genießt das Interesse sichtlich. Weil er zu feige ist, mit entblößtem Oberkörper vor Gericht zu erscheinen, präsentiert er am 114. Verhandlungstag ein schwarzes Kapuzenshirt der finnischen Nazi-Band Satanic Warmaster, ein vermummter Krieger mit Sturmgewehren und Heiligenschein, darüber der Reichsadler. Es ist das Cover des 2005 erschienenen Albums Black Metal Commando Gas Chamber. Nebenklägeranwalt Alexander Hoffmann beanstandet das Kapuzenshirt als Sympathieerklärung für die Morde, die hier verhandelt werden, und beantragt die Beschlagnahmung des Kleidungsstücks. Eminger rutscht nervös auf seinen Stuhl hin und her. Sein Verteidiger findet, das Kapuzenshirt sei Geschmackssache, doch die Nebenklägeranwälte trügen auch nicht alle weiße Krawatten. Na also. Bundesanwalt Herbert Diemer erklärt, die Kleidung des Angeklagten Eminger sei für die Beweiserhebung unerheblich. Die Band Satanic Warmaster stehe zwar rechts, sei aber keine Nazi-Band. Im Übrigen stünden die inkriminierten Worte Gas Chamber ja nicht auf dem Kapuzenshirt. Auf Wohlleben Verteidiger Olaf Klemke kann nicht mal ansatzweise was Schlimmes erkennen und kriegt ganz spontan die feine Formulierung hin, den Kontext zu den angeblichen Gaskammern hat nur der Kollege Hoffmann festgestellt. Die angeblichen Gaskammern. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Für einen wie Klemke ist das ein innerer Reichsparteitag. Ein paar Wochen später, am 29. Juli 2014, wird einem jungen Zuhörer der Zutritt zur Verhandlung verwehrt, weil auf seinem T-Shirt zu lesen ist, kein Mensch ist illegal. Denn das ist eine politische Äußerung und eine solche ist grundsätzlich verboten. Und es ist ja auch wahr, wo kämen wir hin, wenn Hardcore-Gedankengut eines Immanuel Kant in einem deutschen Gerichtssaal zu lesen wäre? Man könnte derlei radikale, um nicht zu sagen extremistische Positionen doch auch verschlüsselt in die Öffentlichkeit tragen. Wenn es denn schon sein muss, etwa Free Def Art F Frr. Die Eingeweihten wüssten schon, dass hiermit der 3. Definitivartikel von Kants Schrift zum ewigen Frieden von 1795 zitiert wird, wo davon die Rede ist, dass ursprünglich aber niemand an einem Ort der Erde zu sein mehr Recht hat als der andere. Der Angeklagte Eminger ist zwar eifersüchtig auf Zschäpe, die immer und überall im Rampenlicht steht, doch auch Zschäpe leidet zuweilen. Zum Beispiel, als am 127. und 128. Verhandlungstag der lang erwartete Strafzeuge Tino Brandt in den Ring steigt. Jener Mann, der nichts unversucht gelassen hat, um die Strafverfolgungsbehörden auf sich aufmerksam zu machen, der kaum eine Straftat, die man als Neonazi begehen kann, ausgelassen hat. Und der als V-Mann des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz mindestens 35 Ermittlungsverfahren unbeschadet überstanden hat, wie das Thüringer Innenministerium auf Anfrage zugab. Brandt ist genauso alt wie Zschäpe. Dennoch darf der Führer des Thüringer Heimatschutzes als geistiger Vater des NSU-Trios angesehen werden. Und der ist fein raus, gibt, wenn ihm danach ist, Interviews, plaudert wie eh und je. Und selbst jetzt, Mitte Juli 2014, als er, nicht etwa wegen seiner jahrelangen notorisch nationalsozialistischen Wiederbetätigung, sondern wegen des Verdachts der Zuhälterei, genauer gesagt der Vermittlung männlicher Minderjähriger an Freier, in U-Haft sitzt und an der Zange, eine Handschelle, die nur ein Handgelenk umschließt, mit einem Griff, den der Justizbeamte hält, vorgeführt wird, geriert sich locker und kooperativ und gibt so bereitwillig Auskunft, wie er das in all den Jahren als V-Mann gegenüber seinen diversen V-Mann-Führern, die auch schon als Zeugen ausgesagt haben, getan hat. Schwadronieren, labern, fachsimpeln. Und nichts sagen. Sich als Experte der rechten Sehne, wie das in Brandts Thüringer Idiom klingt, geben. und selbstverständlich nichts verraten, was nicht schon bekannt wäre. Ich habe denen doch nur gesagt, was die ohnehin schon wussten, so Brandt im November 2011 gegenüber der Super-Elo. Es fehlt eigentlich nur, dass er nach seiner Zeugenaussage in bar entlohnt wird, wie das seinerzeit üblich war. 200.000 Mark hat er damals insgesamt eingesackt und umgehend in seine Nazi-Bande reinvestiert. Die Summe ist staatlicherseits bestätigt. Der Anblick dieser Plaudertasche schlägt der von ihren Verteidigern zum Schweigen verdonnerten Berthe Zschäpe nach 1,5 Tagen so auf den Magen, dass sie in der Mittagspause erklärt, kein Vertrauen mehr zu ihren Anwälten zu haben. Ein mittlerer Orkan im Wasserglas. Die Verhandlung wird vertagt. Doch Zschäpes Misstrauensantrag gegenüber ihrer Verteidigung bleibt unbegründet und wird vom Senat mit einem Satz vom Tisch gewischt. Zu Recht. Ein Angeklagter kann nicht einfach neue Anwälte bestellen, nur weil ihm Nase oder Frisur der Alten nicht mehr zusagen. Es ist Tino Brandts erster offizieller Auftritt in Bayern seit 20 Jahren. Schon 1994 stand er vor einem bayerischen Gericht, dem Regensburger Amtsgericht, und schon damals hatte die Justiz für ihn die Rolle des Zeugen vorgesehen. Angeklagt waren seinerzeit zwei Antifa-Aktivisten, die Flugblätter verteilt hatten, auf denen Brandt als Brandstifter bezeichnet wurde. Amtsrichter Werner Giel verfügte, dass hinsichtlich dieser zweifelhaften Tatsachenbehauptung umgehend Nachforschungen von Amts wegen angestellt werden müssten. Dies geschah dergestalt, dass Brandt bei der Polizei vernommen wurde. Das von ihm unterschriebene Protokoll ist erhalten. Frage: Herr Brandt, in dem Flugblatt steht, Sie seien ein faschistischer Krimineller. Entspricht diese Aussage der Wahrheit? Antwort: Es entspricht nicht der Wahrheit. Ich habe bisher noch keine Straftaten begangen. Richter Giel wusste Bescheid, dass die Staatsanwaltschaft Bochum gegen Brandt wegen Aufstachelung zum Rassenhass ermittelte, war Giel bekannt. Es interessierte ihn nicht. Er verurteilte die Antifa-Aktivisten wegen übler Nachrede, bezeichnete das Flugblatt als persönliche Diffamierung übler Art, die das erforderliche Maß an Sachlichkeit vermissen lässt, und konstatierte, es liegt eine nicht hinzunehmende Verrohung der politischen Umgangsformen vor, die im persönlichen Ehrenschutz ihre Schranken finden muss. Tino Brandt ging unter dem persönlichen Ehrenschutz der bayerischen Justiz zurück nach Thüringen und baute mit tatkräftiger finanzieller Unterstützung des dortigen Landesamts für Verfassungsschutz den Thüringer Heimatschutz auf, in dem das NSU-Trio volontierte. Die Selbstsicherheit der Mörder kam nicht von ungefähr. Sie wähnten den Staat auf ihrer Seite. Im Anschluss hören wir noch einen weiteren Ausschnitt des Songs Warm der Lebenslaute. Abschließend noch ein Artikel aus der Jungen Welt vom 30.08. zu Brandanschlägen auf Flüchtlingslager in Niedersachsen. Kein rassistisches Motiv? In Niedersachsen brennen binnen 7 Tage 3 Flüchtlingsunterkünfte. Polizei geht bei 2 Feuern von Brandstiftung aus. Sie verneint aber Fremdenfeindlichkeit. Flüchtlinge und Obdachlose sind in Niedersachsen nicht sicher. Innerhalb von 10 Tagen hat es in 3 Unterkünften gebrannt. Ein Mensch kam dabei ums Leben, 10 weitere wurden verletzt, wie die Behörden melden. In 2 Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht nach den Tätern. Ein rassistisches Motiv ziehen die Beamten jedoch nicht in Erwägung. In Schesel im Landkreis Rothenburg ging in der Nacht vom 17. zum 18. August ein Wohnheim für Asylsuchende und Obdachlose in Flammen auf. Ein 59-jähriger Mann aus Sri Lanka starb an einer Rauchvergiftung. 5 Menschen zogen sich teils schwere Verletzungen zu. So brach sich ein Bewohner beim Sprung aus einem Fenster des Dachgeschosses beide Beine. Entdeckt hatte das Feuer ein Nachbar, der Hilfe holte und erste Rettungsmaßnahmen ergriff. Andernfalls hätte der Brand noch weitaus schlimmer enden können, denn das Gebäude, das seit Jahrzehnten als Gemeinschaftsunterkunft genutzt wird, verfügt nicht über Rauchmelder. Dies räumte die Bürgermeisterin der 12.000 Einwohnerstadt, Käthe Dittmar-Schede, inzwischen in einer öffentlichen Erklärung ein. Nach der Bau- und Nutzungsverordnung seien die Alarmanlagen erst ab 2016 vorgeschrieben, rechtfertigte sie den Mangel. Ob der traurige Ausgang der Brandstiftung damit anders verlaufen wäre, kann ich nicht beurteilen. Es steht fest, dass das Feuer nicht durch einen technischen Defekt ausgebrochen ist, wie Lutz Gäbel, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, auf Junge Weltnachfrage am Freitag mitteilte. Ob Brandstiftung geprüft und dabei untersucht werden soll, ob der Tat ein rassistisches Motiv zugrunde lag, wollte er nicht sagen. Wir ermitteln in alle Richtungen, so Gäbel. Der zweite Vorfall ereignete sich am Morgen des 21. August in Haren im Emsland. Dort brannte ein Asyl- und Obdachlosenheim komplett aus. Die Polizeiinspektion Emsland schätzt den Sachschaden auf 80.000 Euro. Ein Bewohner hatte laut Polizei gegen 3.25 Uhr Rauch bemerkt. Beim Öffnen des Heizungsraums seien ihm Flammen entgegengeschlagen. Er habe seine 16 Mitbewohner geweckt. 5 Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. Eine Mutter und ihre Tochter mussten in eine Klinik eingewiesen werden. Die Betroffenen zogen vorübergehend in eine Turnhalle. Zwischen wurden sie in eine frühere Schule verlegt. Die Polizei habe einen technischen Defekt ausgeschlossen. Der Brand sei aber auch nicht von Fremden gedicht worden, glaubt sie, und ermittelt gegen 2 Bewohner. Die Verdächtigen sollen am Vorabend einen nicht erloschenen Grill in einem Abstellraum verfrachtet haben. Beide bestreiten dies. Nur 4 Tage später, in der Nacht vom 24. zum 25. August, verübten Unbekannte einen Brandanschlag auf einen noch nicht bewohnten Neubau einer Unterkunft in Hannover-Bodfeld. Die Polizeidirektion Hannover geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Ein Zeuge habe Stimmen und einen Knall gehört, eine Person vom Baustellengelände weglaufen sehen, meldete sie Ende dieser Woche. Danach habe es gebrannt. Polizeisprecherin Jenny Mitschke verneinte am Freitag auf Junge Welt-Nachfrage jedoch ein rassistisches Motiv. Darauf gibt es momentan keinen Hinweis, sagte sie. Der zentrale Kriminaldienst ermittle wegen gewöhnlicher Brandstiftung ohne politischen Hintergrund. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen warnte am Donnerstag vor ausufender Gewalt gegen Flüchtlinge. Im hannoverschen Stadtbezirk Bodfeld seien Polizei und Behörden erneut bemüht, ein mögliches rassistisches Motiv herunterzuspielen, kritisierte der Verein. Dabei reihe sich der Überfall in eine beängstigend lange Reihe von Anschlägen ein, welche in letzter Zeit aus einem fremdenfeindlichen Hintergrund hervorgingen. Der Flüchtlingsrat berief sich dabei auf aktuelle Zahlen von Pro Asyl. Allein im ersten Halbjahr 2014 dokumentierte diese Organisation in der BRD 34 Angriffe auf Unterkünfte für Asylbewerber, darunter 18 Brandanschläge, und es mussten dabei 18 Körperverletzungen registriert werden. Außerdem verzeichnete sie in diesem Zeitraum 155 rassistische Kundgebungen, oft ausgehend von Bürgerinitiativen, hinter denen organisierte Neonazis steckten. Der Flüchtlingsrat sieht dringenden Handlungsbedarf und fordert, die jüngsten Anschläge lückenlos aufzuklären. Der Kontext bürgerlicher Proteste, wie gegen den Neubau in Bodfeld, dürfe dabei nicht verschwiegen werden. Das war der linke Medienspiegel im September. Alles Weitere findet ihr unter medienspiegel.blogsport.de, zu der Musik unter lebenslaute.net und hier noch ein letzter Song von eben diesen Lebenslauten. Tschö! Stop. und Feind.